HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen zu einem Archivschatz an Christi Himmelfahrt. Mein Name ist Christiane Kreiner. Auch wir erheben uns heute in die Lüfte. Kathmandu, Kabul, Teheran, Istanbul, Rom. Flugprotokolle im Jahr 1957 notiert von Egon Vieta. Ein Passagierflugzeug zieht seine Flugbahnen von Europa nach Asien. Der Schriftsteller sitzt am Fenster, er macht Notizen, beschreibt atemberaubende Landschaften, beobachtet das Kabinenpersonal und er beginnt zu philosophieren über die Kulturgeschichte Asiens und Europas. Jeder Zwischenstopp auf den Flughäfen wird zu einer kurzen Begegnung mit Menschen einer anderen Kultur. Sie hören jetzt das literarische Reisefeature des Darmstädter Schriftstellers Egon Vieta aus dem Jahr 1957. Kathmandu, Kabul, Teheran, Istanbul, Rom. Flugprotokolle über Indien, Persien und Griechenland. Notiert von Egon Vieta. Bergsättel. Sie stellen ihre Keile gegen die Startbahn. Zermürbte Höhenkämme, keineswegs die höchste Gebirgsregion, noch drängt sich das Grün vor. Das sind unmessbare Wälder. Sie fliehen aus dem Hochtal, setzen sich geschützt in den auf- und abstürmenden Himalayas zur Ruhe. 200 Kilometer Luftlinie zum höchsten Punkt des Planeten, dem Mount Everest. Wir sind 1500 Meter über Meeresspiegel. Der Wind fängt sich in den Bergschultern und die breite Wolkenlast treibt talüber. Niemand aus dem kümmerlichen Flugpersonal weiß, ob wir fliegen werden. Wer soll die Verantwortung tragen? Aber wir fliegen doch. Dicht bei der Dagoba von Bauda beginnt mein Asienflug. Heute. Eine Dagoba ist ein buddhistischer Kultschrein. Sieht wie ein riesiger, umgestülpter Kessel aus. Ein Bauch, weiß gekalkt, auf die Erde gesetzt, weitleuchtend. Auf der Dagoba glitzert die Turmspitze, unmittelbar neben dem Flugfeld. Das ist nicht gestampft oder gepflastert, die nackte Erde, darauf die Startbahn. Jungfräulicher Boden. Ein Grenzbeamter präsentiert das Buch, um den Namen einzutragen. In der Baracke die Gepäckkontrolle. Der Wind heult um die Zeltbahn und schüttelt die Pfosten. Meine Freunde klemmen den Hut fest. Sie haben Proviant mitgebracht, saftige Äpfel und Apfelsinen aus Pokhara. Wir haben 2 Monate Tür an Tür gewohnt, nicht nur wie Freunde, sondern wie Glieder ein und derselben Familie. Der Abschied fällt schwer. Auch dem Prinzen aus dem königlichen Haus, der nett herübergrüßt. Das Hochtal von Kathmandu wird von einem König regiert, König Mahindra. Er ist der letzte Hindu-König der Erde, König über unzugängliche Gebirgstäler, unverbrauchte Menschen, heitere Buddhisten und die gewaltigsten Bergriesen der Erde. Heute noch sind seine 3 Königsstädte im Hochtal unversehrt, wie vor Jahrhunderten. Tempeldach steigt über Tempeldach, die Dächer spiegeln den Himmel, der hier dem Menschen näher ist als irgendwo sonst auf der Erde. 9 Uhr morgens. Es wird Zeit zur Abreise. Schnell sind wir in der 2-motorigen Maschine verstaut. Sie verfügt über 2 Sitzreihen und da müssen Hühner, ein Korb mit ich weiß nicht was, aber jemand flüstert von einer Schlange, Palastnamen, der Prinz und die indischen Kaufleute untergebracht werden. Ein letzter Blick aus dem Fenster. Es ist, als hätten sich die Arme der Freunde vertausendfacht, wie bei den Dämonen von Nepal. Sie haben Dutzende von Armen, alles winkt, alles ruft, rennt vor, tanzt auf der Startbahn, es gibt keine Absperrung. Und durch die Arme fließt der Wind ab, der uns wie von selbst mit einem Ruck in die Luft hebt. Die Strecke ist kurz. Eine Flugstunde genügt, um die Vorhimalayas zu durchqueren. Noch vor wenigen Jahren war Nepal unzugänglich. Heute ist es von Patna am Ganges aus ein Abstecher. So konnten sich auf dem Hochtal geheime Gebräuche, gefährliche Riten, die man tantrisch nennt, Riten unheimlich sexueller Art, die safrangelben Ordenskleider der milden Buddhisten und die Regeln der Hindu-Priester unangefochten erhalten. Aber die konservativste Revolution der Erde hat 1951 das Land geöffnet. Der König hat sich gegen die allmächtigen Feudalherren durchgesetzt, die 100 Jahre lang das Königshaus unterjocht hatten. Die Revolution war das Signal zum Fortschritt. Und in diesem Jahr, 1957, wird in Nepal die erste Wahl in den Himalayas abgehalten. Das Land wird modernisiert. Aber noch leuchtet über dem Hochtal die Dagoba von Shambhunath, die nach dem Weltenschöpfer benannt ist, Shambhu. Und das besagt so viel wie der, der aus sich selbst existiert, verbreitet Eintracht und Frieden. Das Flugzeug überschrägt das Hochtal. Die Dagoba von Bauda schrumpft zu einem weißen Punkt ein. Wir biegen in ein Flusstal. Bergbarrieren stoßen vor. Auf den Schrunden und Graten hausen Tannen, als wären wir in Nordeuropa. Über flimmerndes Grün treiben wir Tal zu, unter uns die Dächer von Kirtipur, das wie eine alte Feste auf dem Bergkamm thront, einst das letzte Bollwerk der Malla-Könige. Sie haben im Hochtal geherrscht, bevor 1768 nach Christus die kriegerischen Gurkhas eingebrochen waren. Der Name dieser Malla-Könige bedeutete Poesie, Tempelbau, Pflege der Künste. Sie haben das Hochtal zum Florenz der Himalayas geadelt. 9.15 Uhr. Wir drehen vom Kurs ab. Unter uns ein Flusstal. Es ist tief eingekerbt, das Auge stürzt in einer Art Schwindel an den Felswänden hinab. Weihevolle Berge halten ihre Kuppen wie Opferaltäre über die flutenden Kiefern. Und ich entsinne mich eines Bergopfers auf einer solchen Kuppe, wie es unserer westlichen Welt längst verwehrt ist. Das war an der Grenze von Tibet. Dort opfern die Pilger aus Tibet nach wochenlanger Wanderung den Bergwesen. Sie zünden ein Feuer an, es wird mit Mehl und Butter gespeist. Sie stellen silberne Kerzenhalter auf, dann breiten sie die Arme zum Gebet und so verharren sie in Andacht vor der höchsten Bergkette der Erde. Nach diesem Gebet tauchen sie Wimpeln aus Leinen und bunte Tücher ins Feuer und ein Mann klettert die Tanne oder Föhre hinauf, um die Wimpel an einem Strick zu befestigen. Ja, fast glaubte ich selbst an die unsichtbaren Wesen, die leise durch die Wimpel strichen, und der Himmelsraum, den unsere Flugzeuge durchjagen, hatte auf einmal Ohren und zwei riesige Augen, die Sonne und den Mond. Die Bergkuppe war der Thron der Berggeister. Die Maschine fliegt mit 300 Stundenkilometern über die Vorhimalayas. Die letzte Barriere vor dem Dschungelgürtel, dem Terai. Es ist der wohlhabendste Landstrich von Nepal. Er ist berühmt durch seine Tiger- und Elefantenjagd, aber weltberühmt durch einen Mann, der dort geboren ist, 500 vor Christi Geburt, Gautama Buddha. Es gibt viele Dschungel, Palmenhaine, Galeriewälder, Flussläufe auf der Erde. Aber der Luftraum über den Palmen und Dörfern da unten, der Stätte, wo Buddha geboren ist, ist für mich geschwängert mit erhabenen Gedanken. Da haben die Mönche im ersten Jahrtausend vor Christus zu Hunderten in den Wäldern meditiert und ihre Zweifel, Fragen, Gedanken waren so viel verzweigt und reich wie der Urwald selbst. Wir werden diesen Wald von Gedanken noch einmal wiederfinden, im frühen Griechenland, an der kleinasiatischen Küste. Da klärte sich das menschliche Denken zum Glauben an die Vernunft auf. Hier aber scheint das Denken nur noch tiefer in den Dschungel der Rätsel zu sinken. Und wenn wir jetzt über Bergspitzen, dicht beim Geburtsort Buddhas, des Erleuchteten, streifen, ist ein fast mythisches Gefühl im Äther. Die Einwanderer aus dem Norden haben den Urwald gelichtet. aber auch das Dickicht der Mythen und was der Mensch damals ausgesprochen hat, ist heute noch nicht erforscht und begriffen, trotz unserer Wissenschaften. Das ist der Ganges. Ein Strom von Gedanken. 9.26 Uhr. Der Pilot fliegt nach Sicht, nicht nach Instrumenten, eingemauert in das Elektronenhirn, das auf der Luftstraße nach Patna schwebt. Knopf und Hebel wie aufs Reißbrett gehämmert. Die Steuerknüppel für den ersten und zweiten Piloten, der Höhenmesser, der Radiokompass, zitternde Zeiger, als sei der Mensch mit der Pinzette in das Räderwerk eingesetzt. Und überm Piloten Hebel und Schaltbretter. Alles arbeitet angespannt. Der Umdrehungszeiger, die Öldruckanlage für die Motoren. Unheimliche Präsenz. Das Hirn Buddhas und das Hirn der Maschine. Als werde über den Göttern und Raubtieren des Terai die komplizierteste mathematische Aufgabe gelöst. Ein Polster von Dschungelwäldern schließt die Himalaya-Kette ab. Die Flussadern werden wie Bäume, die überall hin auszweigen. 9.37 Uhr. Schon lichtet sich der Boden. Gelblich, grün. Die Walddecke wird schmäler, verlappt sich in breiten Flussläufen. Wir wehen wie ein Geistervogel durch den sinkenden Wolkenraum. Sandbänke im Fluss, weiß wie der Augapfel, aber die Pupille fehlt. Der Flug wird unruhig, die Luftschichten wechseln, schroff, jäh. Der Pilot umschwingt eine Wolkenwand und dann strömen uns die Horizonte entgegen. Die Ganges-Ebene Patna. Patna, Hauptstadt des Landes Bihar in der Indischen Union. 300.000 Einwohner, Universität, Jesuitenschule. Das alte Pataliputra der Mordschau-Könige im 3. Jahrhundert vor Christus. Jagende Chausseen, gesäumt von Pappeln, Runddörfer, gehäuft in den Straßenknoten, daneben der Teich, der zu jedem indischen Tempel gehört. Tief bohrt sich der Fluss in den Horizont, Sandflossen im Ganges, das Wasser stahlgrau. Es dehnt sich aus, schrankenlos, als wanderte eine ganze Landschaft durch das Gangestal. Der heiligste Fluss Indiens, Heimat der Tausende von Waldmönchen, Klöstern, Zellen, in der die älteste Philosophie der Erde ans Licht getreten ist. Der Pilot meldet sich auf der Luftstraße überm Funkfeuer von Patna. Ich habe das Funkfeuer Patna überflogen. Kommen. Verstanden. Sinken Sie auf 1000 Meter. Luftdruck 1022 Millibar. Kommen. Verstanden. Ich bin jetzt über Flughafen Patna in 800 Metern. Kommen. Verstanden. Sie haben Landegenehmigung. Verlassen Sie Funkfeuer Patna und sinken Sie auf 600 Meter über Boden. Kommen. Verstanden. Verlasse 1000 Meter. Der Pilot geht in 1000 Metern vom Funkfeuer weg, sinkt auf 600 Meter, dreht eine Kurve, überfliegt dasselbe Funkfeuer nochmals in 600 Metern, geht auf Landebahn und schwebt herunter bis zur Höhe des Flughafens. In unser Flugzeug kommt Unruhe. Die Nepalesin mit dem bunt gesprenkelten Kopftuch ist leichenblass. Der Prinz regelt sich in seinem Sessel. Von Sitz zu Sitz wandern Parolen, Adressen, Vorschläge. Die weißen Häuserketten werden bald wie ragende Steinblöcke um uns sein. Hospitäler, Radiostationen, Sportflächen und das Dickicht der Basare, gotische Missionskirchen. Ein sonderbares Gemisch der Baustile. Wir rollen schon über die Startbahn. Wir nähern uns dem Bungalow mit der indischen Nationalflagge. Wir sind in der Indischen Union. Der Staat der Union, in der das Flugzeug gelandet ist, beherbergt allein 40 Millionen Einwohner. Das Königreich Nepal hat dagegen nicht mehr als 8 Millionen. 10 Uhr vormittags. Fahrplanmäßig. Die Klapptüre öffnet sich. Ein Rudel von Freunden, Verwandten, Brüdern, Familien, alles springt auf das Flugzeug zu. Coolies, die nach den Koffern greifen, Umarmungen. Aber wie eine Sperrwand schlägt uns die dumpfe, wattige Luft entgegen. 40 Grad im Schatten. Das ist nicht mehr der frische, erquickende Wind von Nepal. Wir stapeln unsere Koffer vor der Grenzkontrolle und die gefälligen indischen Beamten prüfen die Pässe. Der lange europäische Pilot starkt vergnügt an uns vorüber. Von Patna sind es wieder hunderte von Flugkilometern nach der Landeshauptstadt Delhi. und von Delhi zieht sich die Flugstrecke nach Amritsar an der Grenze von Pakistan. Indien hat eine Fluglinie quer über Pakistan eingerichtet. Ihr erster Halt liegt tief im Hindukusch, in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan. Der Flugkapitän teilt auf dem Flug den Gästen mit: Strecke Patna, Delhi, Kabul. Datum 17. Mai. Ortszeit 13 Uhr. Standort überm Ganges. Flughöhe 4000 Meter. Die Geschwindigkeit 460 Stundenkilometer. Die Außentemperatur 32 Grad unter der Kabinentemperatur. Ist das alles, was Sie als Pilot uns Gästen mitzuteilen haben? Ich meine, ist Ihnen noch niemals der Gedanke gekommen, dass da irgendetwas nicht stimmt? Mich interessieren die technischen Details. Ich muss die Wolkenbildungen, Cumulus, Cirruswolken, Abdrift, Luftschwankungen kennen. Ich bin wieder Kapitän auf See. Naja, aber Sie sind doch auch ein Mensch, kein Professor für Mathematik des Fliegens. Mathematik? Fliegen ist keine Mathematik. Wolken sind lebendige Wesen. Und der Raum ist so prachtvoll plastisch wie nirgends auf der Erde. Wechselt er nicht von Land zu Land? Ja, wie die Menschen, die drauf wohnen. Die Gangesebene ist anders als die Himalayas. Der Iran ist anders als die Gangesebene. Das sind für Sie alles Flugquadrate. Aber meinen Sie nicht, dass das Eigentliche, das Konkrete, das... Nun, für mich existiert nur die Route. Aber es ist doch gar keine Route. Es ist ein Stück Weltraum. Und der Raum über der geschichtsträchtigen Erde, das mischt sich doch alles. Eben das, wovon wir Piloten nicht sprechen, ist der Grund, warum wir auf den verdammten Luftstraßen segeln. Wissen Sie, beim Fliegen wird da tief drinnen was gelockert. So, als ob man sich nicht mehr auf der Erde, sondern in einem Zwischenbereich bewegte. Ja, das macht inwendig frei. Die Maschine, die uns von Kabul nach Persien weiterträgt, hat nur zwei Motoren, kein Clipper. Ein schmales, langgestrecktes Flugzeug. Es gibt keine freundliche, um die Gäste besorgte Stewardess. Das Flugfeld, eine Reihe von Holzbaracken. Wir sind nicht mehr in Asien, sondern im Vorfeld von Europa. Der Iran gehört zum westlichen Kulturkreis. Es ist der Beginn Europas. In Kabul ist es kühl wie in Kathmandu. Keine Palmenfluchten, sondern Wüstenoasen, kahle Gebirge. Der Bergkessel ist waldlos. Der Flughafen eine Reihe von Baracken. Die Frauen sind tief verschleiert. Sie werden Chhatris genannt, das heißt wandelnde Zelte. Niemand kann erraten, was sich unter der hässlichen Kattun-Kapuze der Frauen verbirgt. Sie sind nur durch ein kleines Gesichtsgitter mit der Außenwelt verbunden. Ein Junge will von seiner Mutter Abschied nehmen. Er muss unter den Kattunmantel kriechen und dann sieht es von außen aus, als ringelte sich unter dem Stoff eine Schlange. Kaum, dass der afghanische Grenzbeamte in den Pass schaut. 7.30 Uhr morgens, Kabul. Die Doppelreihe der Sitze in der Maschine ist leer, kaum ein Passagier. Ich verstehe nicht, was die Menschen auf dem Flughafen wollen. Sie nehmen Abschied vom Flugzeug. Oder ist es nur Neugier? Kabul war nicht die ursprüngliche Hauptstadt von Afghanistan. Im Jahre 997 nach Christus wird ein türkischer Häuptling Sultan von Ghazni. Er trägt den Namen Mahmud von Ghazni. Sein Land ist arm, wüst, öde. Am Ausgang der afghanischen Berge locken riesige Flüsse, Felder, goldbeladene Tempel, Reichtümer, Indien. Er reitet mit seinen fanatischen Gläubigen zum Indus. 18-mal stürmt er Indien. Der Schlachtruf, Juwelen, Perlen, Rubine funkenstrahlend, Smaragde wie Myrtenzweige, Diamanten wie Granatäpfel. In Blutbädern ohnegleichen, unter rauchenden Tempeltrümmern, wird die gewaltigste Änderung der östlichen Geschichte eingeleitet. Der Islam erobert Nordindien. XYZ, Sie haben Rollfreigabe zur Startbahn. Kommen. Verstanden. Wir schweben über Hindukusch und Pagman bei Kabul. Pappeln grenzen die Felder der Hochebene ein. Der aschgraue Flecken im Talkessel, das ist Kabul. Verstanden. Fange an. Flugsicherung stellen, gibt Flugfreigabe für XYZ nach Kandahar, in Hofstraße Z. Fliegen Sie 2000 Meter. Verstanden. Wir drehen in ein Seitental von Pagman ab. Das Schloss ist von König Amanullah erbaut. König Amanullah ist nach seiner Europareise, auf der er enthusiastisch gefeiert wurde, abgesetzt worden. Das war in den 20er Jahren. Seine Reformpläne wurden brüsk abgelehnt. Die Bergschrunden lösen den idyllischen Blick wieder ab und der verwehte Stein überwältigt die winzige menschliche Siedlung. Die Oasen erscheinen als schmale Boote, auf denen menschliche Wesen wohnen. Offenbart sich nicht auch der Mars so fragmentarisch unserem suchenden Auge? Wir zweifeln daran, dass auf dem Mars Menschen leben. Und doch, derselbe Zweifel hätte mir auch eingeben können, diese Bergwelt sei menschenleer. 7.40 Uhr vormittags. Die Berge strömen versteinert ab in die Wüstensee einer neuen Hochebene. Runzeln kerben sich in die Felsterrassen, Steinlappen, die untereinander weggleitend in die Ebene fallen. Der Stein festigt sich. Roter Sandstein treibt und schält, nein, presst das härtere Gestein heraus. Urzustand der wachsenden Wüsten. 7.50 Uhr. Ist diese mählich erstarrende Erde nur ein geologisches Phänomen oder mehr Symbol, Gleichnis für den Islam, der das Leben in starren Bezug zum unerschütterlichen Allah setzt? Die Rinnsale werden tot. Es sind Nervenstränge der Erdkruste. In wenigen Minuten ist alles kahle Wüste geworden. Granitformationen drücken sich ans Licht, Streifen härteren Gesteins im weichen Fleisch der Erde. Ja, wir beobachten, wie die Erde ergraut. 7.58 Uhr vormittags. Die Chapati, die Dreschplätze, sind als gelbe, runde Flecken erkenntlich. Die Gehöfte sind viereckig und an jeder Ecke ragt ein Turm. Es wirkt von oben wie ausgehöhlte Zähne. Jedes Haus ist eine Festung, Mauern, Wehrtürme und Tore. Birken säumen den Fluss. In den Dreschplätzen nisten Nomaden. Sie werden zugelassen, wenn das Feld abgeweidet ist. Die Stammhütten, schwarze Zelte, ziehen sich am Berghang hinauf. Wir nähern uns den ehrwürdigen Türmen von Janoi. 8 Uhr. Jäh bricht ein Fluss auf. Das Loch, wo er aus der Sanddüne quillt, zeichnet sich pechschwarz ab. Und jetzt treidelt eine Herde Ziegen unter dem Flugzeug. Die Propeller haben sie aufgeschreckt. Sie fliehen. Geduldig weiden die Kamele mit ihren Nomaden. Auch das Flugzeug stört ihre Gelassenheit nicht. Afghanistan ist von unerforschten Stämmen bevölkert. Sie sind wild, unverbraucht, zäh. Ihre Gesichtsfarbe ist hell. Ihr Körper ist hoch aufgeschossen. Der Fluss verzwieselt sich, wird ein Ganglienbündel von Neben- und Unterflüssen und eine Stadt duckt sich in die Felsenspalte. Märchenwelt. 8.10 Uhr. Wie ein Erdgewitter bäumen sich die riesigen Bergschultern des Hindukusch plötzlich vor uns auf und es ist, als sollte die ganze Welt an ihrem Rücken zerschellen. Weiße Streifen, Schnee und Eis, die Herden werden häufiger. Eine stete, pastorale, köstliche Bewegung, Flötenspiel vor dem Steingebäude der Gebirgswand. Die Steppe drängt vor und sonderbare Spuren deuten auf Ölbohrungen. 8.20 Uhr. Wolken, dünne Gase, die glasig im Raum steht, unbewegt. Es ist kein Traum. Ich blinzle in die Tiefe, Berge, Flüsse, Sand, Wüste. Die Wiederholungen der Natur ermüden. Aber was bedeuten sie? Warum kann sich die Natur nicht mit einer Wüste, einem Gebirge genug tun? Will sie durch die Wiederholung etwas ausdrücken? Hat es einen Sinn, dass immer wieder Gleiches auftritt? Es ist, als ob da experimentiert würde, als ob jeder Bergzug ein neues Experiment wäre, bis der ideale Bergzug erscheint. 9 Uhr vormittags. Jäh blitzen Serien von Gehöften auf, Gärten legen sich um einen Stadtkern. Ich bin jetzt über Funkfeuer Kandahar. Kommen. Verstanden. Sie haben Landegenehmigung für Kandahar. Der Flughafen Kandahar, weit draußen außerhalb der Stadt, könnte für eine rückwärtige Versorgungslinie angelegt sein. Die Amerikaner haben ihn in Benutzung. Darum landen hier die Flugzeuge. Aber nichts, was diesen Flughafen interessant machen könnte. Ein paar plumpe Ölfässer, schmierig, schwarz verteert, Drahtzäune, Bäume, die Lasten der Hitze. Sie saugt unbarmherzig den Staub aus der Erde. Erwarten Sie nichts hier. Nur Dreck, Schweiß. Nicht einmal Coca-Cola. Naja, aber man hat mir doch erzählt, Kandahar soll ein Gartenparadies sein. Habe nichts davon bemerkt. Wieso? Wird die Landschaft hier nicht fruchtbar, grün und saftig? Nein. Wüste, Berge, trockene Flüsse, immer dasselbe. Wenn es in dem verdammten Nest wenigstens einen Schluck Kaffee gäbe. Aber es gibt keinen Kaffee. Eine Stunde Stumpfsinn, vor sich hinstarren. Ein Steintrog, Menschen und Schweigen. Niemand von den schweigsamen Gästen wird gewusst haben, was Kandahar einmal bedeutete, als es noch Gandahar ausgesprochen wurde. Da lag es an der Grenze der westlichen Welt. Von der ionischen Küste strahlte griechische Kultur herein. Die hellenischen Handwerker arbeiteten in den Werkstätten. Die afghanischen und indischen Künstler blickten mit Verwunderung auf diese flinken Hände, die einen Kopf, einen Körper aus dem Stein schlagen konnten. Und dieser Kopf, dieser Körper leuchtete, war nicht mehr Stein, sondern durchsichtig, Geist. Und sie fingen an, diesen Kopf, diesen Körper, die Figur des Gottes Apoll, nachzuahmen, den fremden, unbekannten Gott. Sie meißelten ihn liebend, anders als die Griechen. Sie legten ihr Wissen um die verborgene Stille, die Weisheit, die höchste Erkenntnis in den Kopf, bis der Kopf von innen her erhellt, verklärt wurde. Er wird Asien erleuchten, wird in riesigen Bildwerken die östliche Erdhälfte segnen. Buddha, der Erleuchtete. Aus der Begegnung von Griechen und Indern ist Weltgeschichte geworden, hier in Kandahar. 10.10 Uhr. Eine Stunde vorbei. Wir schweben auf zum letzten Wegstück vor Iran. Gehöfte gruppieren sich um einen lose zerfallenden Fluss. Schlingen und Schleifen verfilzen sich mit dem lehmgrauen Wasser, als sei ein Rohr in seine Fasern aufgespleist. Diese Landschaft könnte am Nil liegen. Das Sonderbare ist, dass die Vögel, die mit uns aufgestiegen waren, unruhig werden. Fühlen sie sich um ihre Herrschaft über die Luft betrogen? Wir folgen dem Fluss. Die linke Uferseite wechselt schroff in Wüste über. Die rechte ist mit Oasen gesprenkelt, wie an vielen Nilpartien. Ich bin neben einem Perser, der einzige Passagier. Er ist in Kandahar zugestiegen. 10.30 Uhr. Der Wüstenboden scheint geplatzt. Grässliche Blasen schwären aus dem Erdgruß. Die unermessliche Wüste erschreckt. Die Flüsse sind nur noch spiritistische Materialisationen, Gespenster. Die Nacht der Erde. 10.45 Uhr. Haben wir die Grenze des Wüstenplateaus erreicht. Die Wüste holt zu neuen, machtvollen Erdverwerfungen aus. Der Boden ist in abstrakte Kristalle zerbrochen. Gibt es noch eine Zeit? Ich notiere 11.30 Uhr. Aber die Zahlen tanzen, verdämmern. Der Schlaf übermannt mich und von Weile zu Weile wage ich einen Blick auf die Erde. Die Wüsten verlieren jedes Maß, jede Grenze. Mir ist, als reiste ich im fliegenden Koffer von Kabul nach Isfahan, in dumpfe Träume und bohrende Erinnerung entschaukelt und wie die Wolkenhülle zerfetzt wird. 11:50 Uhr. Offenbart sich die Hölle. Krater, aus denen die geborstene, verfaulte Erde gebrochen wird, wundgerieben am Weltraum, Visionen chinesischer Drachen, die ihre Zackenflügel ausgereckt am Erdbauch verenden, ekelerregend abstoßend, die Gebeine des Nichts. Die Gebeine des Nichts. Und unsere Maschine XYZ segelt nachtwandlerisch, wie die Bark des Kolumbus auf der Suche nach Indien, durch die flatternden Wolken. 11:58 Uhr. Haben Dämonen neue Gebirgskämme aufgerammt, tote Flüsse zwischen die Berglehnen gewirbelt, die Linien fließen zusammen, setzen Felsennadeln auf und die Traumburgen starren auf die Anlandung immer neuer Terrassen. Und aus den Terrassen schießen Flüsse in heller Flucht, purzeln Bäume in wilder Jagd, Gehöfte werden überrannt. Saidan, die Grenze des Iran. 12:10 Uhr. Stadt aus Quadraten und Hauswürfeln. Ich schlenkere klamm, unsicher aus dem Flugzeug. Ein Rasthaus fängt die Reisenden auf, das ist die Grenzkontrolle. Jemand schaut in den Pass, drückt einen Stempel hinein, zwanglos, beiläufig. Niemand kümmert sich um mein Gepäck. Eine Startbahn, der Flughafen von Saidan. Verfallene Moscheen, grüne Kacheln, Gewölbe halb angeschnitten. Beturbante Fahrgäste warten schwitzend im Empfangssaal. Das ist ein Raum mit ein paar Strohsesseln. Wir erhalten eine Pappschachtel, amerikanische Versorgung, persisch vereinfacht. Das Ei ist ungenießbar, der Brotfladen kalt und trocken. Die Gemüsefrikandellen sind scharf gewürzt, eisscharf. Und ein hölzerner Apfel. Spartanische Kost auf der 12-Stunden-Reise von Kabul bis Isfahan, Teheran. Ein Knabe serviert Kaffee. Der ist schmackhaft, würzig und wohltuend. Wir sind auch vom Flug etwas benommen. Die Reise über die Gipfel des Iran wird nicht weniger tollkühn sein. Wir werden auf 3000 Meter steigen und abdriften. Wir werden über dem Gebirgsthron Auram Asdas kreisen. Auram Asda ist der erhabene Lichtgott, die gute Gottheit. Heilige Feuer wurden ihm auf den Höhen entfacht. In Aserbaidschan hat der Reformer Zarathustra diese Religion verjüngt, als der Geistbringer. Die Felsen stoßen in den Himmel. Die Bergwiegen sammeln die erloschenen Flüsse. Der Donner des Schweigens ruft auf dem riesigen Hochland. 12:45 Uhr. Wir steigen in den Geistraum Zarathustras. Vor mir sitzt ein Perser aus Saidan, breit, aufrecht. Er spricht nichts, er schaut nur. Seine mächtige Stirne, die große Nase, die ausladenden Schultern, das alles ist nordisch. Überhaupt hat sich unsere Gesellschaft gewandelt. Das Bild ist farbiger geworden. Die Dame hinter mir hat ihr dunkles Haar ins Gesicht gestrichen. Ein dramatisch bewegtes Gesicht, nicht schön, aber leidenschaftlich. Die Männer sind korrekt angezogen, westlich. Sie könnten zwischen Düsseldorf und Frankfurt reisen. Doch sie sprechen ungezähmt, sprudelnd, mit Pathos. Die Gespräche drehen sich um Saidan, Teheran und um Geld. Keiner achtet auf die Natur unter uns. Jeder ist mit sich selbst und dem Nachbarn beschäftigt. 2000 Meter über der Erde. Diese Natur wird zum Höllenschlund. Bergsättel zerschneiden schon wieder das Bild. 13:20 Uhr. Als dies Land bewaldet war, wasserreich und üppig, hat es sich nicht von den Dolomiten unterschieden. Jetzt sind auch die Talhänge nackter Stein. Die Berge entlassen die Flüsse in alle Himmelsrichtungen. Die Flüsse sind tot. Das Flussbett irisiert opalen, gelb-weiß, rot, als würden die Strahlen aus dem Weltraum in dem Prisma zerlegt. 13:30 Uhr. Ein Salzsee. Hier war einmal Meer. Ein magisches Zeichen mit kalkweißen Schriftzügen. Die zersetzende, schwerende, krankhafte Malerpalette der Surrealisten. Eines Salvador Dali. Spanischer Maler, der Madonnen, Pausbacken und Menschen wie Traumgespinste gemalt hat. Die Erde schreit nach Hilfe, als ob sie daran litte, dass sie Jahrmillionen um ihre Sonne kreisen muss. 14.20 Uhr. Laden die Berge zu einem Märchenbesuch in ihrem Felsengarten ein. Gärten schweben vom Himmel zur Erde, die Wolken öffnen ihre Euter, sie streuen Felder, Dreschkreise, Häuser, Wasser, Alleen. Und aus dem webenden Grün heben sich grün gekachelte Moscheen, friedsame Luftspiele. Kirman, iranische Provinzhauptstadt. Aber wir merken nichts von den deftigen, rauen, prächtig gemusterten Teppichen von Kirman. 14.40 Uhr. Sind wir schon wieder auf dem Flug nach Yezd? Einem schläfrigen Flug. Wir sind erschöpft von der Flugmaschine, dem rücksichtslosen Auf und Ab. Unsere Kabine hat sich mit Leben gefüllt. Gäste aus Kirman, Körbe, Kinder, Säcke, Hunde. Und die elegante junge Frau, die von dem breiten, weit ausladenden Rücken ihres Begleiters verschluckt wird. Ich sehe sie plötzlich nicht mehr. Nein, es ist kein Perser, sondern ein Armenier aus Isfahan. Die Armenier von Isfahan. Sie leben in einem eigenen Viertel, sind Flüchtlinge aus der Türkei. Sie haben im Iran vor Jahrhunderten Asyl gefunden. 14.50 Uhr. Also auf dem Flug nach Yezd. Provinzhauptstadt in Mittel-Iran. Selbst die Zugestiegenen bemühen sich einzunicken. Die Augen sickern zu und wenn uns ein Looping aus dem Schlaf schreckt, dann stürmen die Berge gegen uns, kämpft die Erde lautlos, gewalttätig, gleichgültig wie der Mensch reagiert. 16.20 Uhr. Unsere letzte Strecke vor Isfahan. In einem halben Tag haben wir den Iran überflogen. Den ganzen Iran. Alexander der Große hat Jahre dafür gebraucht. Die Magier Persiens haben selbst auf Alexander den Großen Eindruck gemacht. Ihre Magie ist keineswegs erloschen. Jedes Traumbuch weiß davon, noch heute. Die treuen Anhänger der Magier, Schüler Zarathustras, sind nach Bombay und Gujarat ausgewandert, um 1000 nach Christus, wo sie die altpersische Kultur bis auf den heutigen Tag bewahrt haben. In der Weltstadt Bombay brennen die Feuer Zarathustras wie je. Kein Fremder darf sie sehen, das würde den Tempel entweihen. Diese Kultur ist London und New York ebenbürtig, das Paris des Ostens. Schon die Griechen waren von Persien angezogen, später die indischen Mogul-Kaiser im 16. und 17. Jahrhundert nach Christus. Und bis zur jüngsten Zeit ist die indische Sprache mit persischen Lehnwörtern durchsetzt. Jetzt entfächert sich das Schachbrett von Häusern, funkeln grüne und bläuliche Kuppeln, eine Bildtafel des Malers Paul Klee, wie überhaupt diese Luftbilder ein Lehrbuch der abstrakten Malerei sind. Wir ziehen eine weite Schleife, nehmen Schlagseite und über uns stehen Oasen, Straßen, sauber wie mit dem Lineal gezogen, Pappelreihen, in der Mitte die Vierecke der Moscheen. Und gleich darauf glättet sich das Tuch unter uns und eine Berghürde zäunt den Flugplatz ein, auf den wir einschweben. Isfahan, die frühere Hauptstadt Persiens, 405 Kilometer südlich von Teheran. Zwei Jahrhunderte haben hier die Schahs regiert. Gefeiert sind die kachelbunten Moscheen. In der Armenierstadt Julfa werden die ältesten Druckstücke von Persien aufbewahrt. Eine Stadt des Handwerks, Teppiche, Silberarbeiten, Stickereien, Miniaturen, Messing, Emaille, Kacheln und Zuckerwerk. Befürchten Sie nie, dass Ihre Maschine an den Felsen zerschellen könnte? Wir arbeiten mit Fernsteuerung, Radar und Luftsignalen. Aber Fluglinien sind magische Felder. Und der Luftdom ist mit Geistern und Dämonen gefüllt. Mich wundert nicht, dass in Persien Ahriman, der Satan, entdeckt wurde. Diese Erde ist satanisch. Die kleinen Maschinen sind satanisch, aber sie verschwinden bald. Die Clipper der Pan American werden den Verkehr übernehmen. 24 Stunden später, 13.35 Uhr. Wieder in der Luft. Bergkathedralen wachsen aus der fliehenden Ebene. Der Wolkenteppich wirft Schatten auf die Felsenzähne. Das Erdmodell wird stärker gegliedert. Oder ist mein Auge besser ausgeruht? Das ist die Landschaft nach der Sintflut. Krautwuchs, streckenlange Felsenmassive wie Korallenriffe, Krater. Der Gebirgsstock strömt in die neue Ebene ab, nördlicher dem Kaspischen Meer näher. Die Erde wird zur Aussaat der entleerten Meere. Und schon fahlt ein rötlicher Schein heran, Hochfläche über Hochfläche, sodass man nicht mehr unterscheiden kann, was Himmel und was Erde ist. Ein riesiger Fluss verläuft sich im Delta. Die Farben werden metallisch. Das ist die Salzwüste Kevier Namak. Hier war Meeresgrund, Sintflut. Violette und Rosttöne auf dem geborstenen Seegrund, Sandrücken, die nichts mit diesem Meeresboden zu tun haben, wie vom Wind hergeweht. Wir schließen uns dem schmalen Flusslauf an. Gärten, Felder, Häuser, Fluchten. Und das alles fein kartoniert in einem geräumigen Flusstal, das wie eine titanische Start- und Landebahn wirkt. Flughafenkontrolle Mirabad. Das ist EPTAH. Bitte kommen. 14.30 Uhr. Mirabad ist der Flughafen von Teheran. Teheran wurde im 18. Jahrhundert durch die Gadscharen-Dynastie zur Hauptstadt von Persien erhoben. Heute 1.500.000 Einwohner. Modern, fortschrittlich, westlich. Der reformbereite Schah Pahlavi hat erst jüngst den harten Kampf mit dem Fanatiker Mossadegh durchgestanden. Plötzlich bedecken die Häuser die gesamte Hochebene. Und am Horizont treiben Höhlenwalme. Weit östlich sind sie mit schneeweißem Kristall bedeckt, schweben sie über den Wolken. 5.760 Meter hoch. Teheran liegt am Fuß des mächtigsten Gebirgsthrons vom Iran, das Athen von Vorderasien. Wir sehen überall, wo Kultur ist, Athen. Aber die ganze westliche Welt hat das Erbe der Antike angetreten. Sie ist zu einem einzigen Raum verschmolzen, durch die Linien der Flugverkehrsgesellschaften. Teheran, Istanbul, Rom. 2000 Flugkilometer. Drei Weltkulturen, Persien, Griechenland und Italien, in einem Flugtag. Die Vorgeschichte Europas und Vorderasiens in ein paar Flugstunden. Teheran, Istanbul. 15 Uhr. Niemand denkt hier an Kultur, an Troja, an griechische Geschichte. Die Fluggäste sind ungeduldig. Die Wartehalle hat europäischen Komfort, nicht mehr Asien. Ostrom. In der Ferne gleist das tiefblaue Marmarameer. Die Stadtmauer von Istanbul verwächst mit dem Boden. Der Flughafen liegt 7 Kilometer außerhalb der alten Stadtmauer von Istanbul. Damals hieß es Byzanz. Ein oströmischer Kaiser hat die Mauer im 5. Jahrhundert nach Christus erbaut. Jahrhundertelang hat sie standgehalten, gegen Bulgaren, Araber, Lateiner, Genuesen. Und dann ist der Türke gekommen und nach einem furchtbaren Sturm war es aus. Über Nacht stand Asien vor den Toren von Europa. Heute sind die türkischen Eroberer das Ausfalltor von Europa nach Asien. Rätsel des geschichtlichen Wandels. Jeder Gast ist mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Wenige, die für die Welt um sie herum offen sind. Plates, Taschen, Koffer häufen sich auf der Diele. Die versteckte Nervosität vor der Abreise. Sie haben Starterlaubnis. Wind 280 Grad, 6 Knoten. Kommen. Verstanden. Der Pilot macht Motorenprobe, kontrolliert den Öldruck, ob jeder Motor auf vollen Touren läuft. Die Sonnenstrahlen gewittern auf dem Rumpf des Clippers und das selbstgefällige Stahlinsekt drückt den Brustkasten heraus, steht fluglüstern auf den Rollern. Ich blicke in das volle, bequeme Flugzeug. Was für eine weltmännische Atmosphäre. Gäste aus Übersee, aus Asien, Europa, die künftige planetarische Gesellschaft der Erde. Unter uns die Millionenstadt Istanbul, am Goldenen Horn. Die gewaltigste Bühne der mittelalterlichen Geschichte. Eine Flugminute. Das ganze Abendland hat ein Jahrtausend auf diese Stadt geblickt. Von 500 bis 1500 nach Christus. Ihre Kuppelkirche, die Kirche der Heiligen Weisheit, Hagia Sophia, hat den Baustil in Asien verändert. Und in Europa. Ihre Moscheen bilden die schönste Silhouette des Mittelmeers. Die kosmopolitische Pforte zu Asien versinkt mit all ihren Fädenschützen. 15.22 Uhr. Immer breiter drängt sich das lichtzitternde Marmarameer vor. Die letzte Mole winkt herauf und auf der scharf geschliffenen Fläche bewegt sich ein Schiff. Wir sitzen hoch im Luftraum, als ließen wir den Miniaturdampfer an einem Faden laufen und das Schiff folgt wie eine Marionette. Das Kielwasser ist weißer Schaum, der Schleim einer Schnecke. Sogar die Fischzüge sind in dem glasgrünen Aquarium erkennbar. Ich sehe die Passagiere, die Matrosen. Ein drolliges Puppenspiel. Und tiefer Friede über den Inseln, die weit verstreut im Meer schlafen. Der Dampfer hält den Kurs der mythischen Flotte des Griechen Jason, der Argonauten, den Kurs des Orest, der seine Schwester Iphigenie im Schwarzen Meer befreit hat, Jahrtausende zuvor. Die Segel der griechischen Flotte leuchten auf. Persische Schiffe, alexandrinische Galeeren, römische Dreiruderer, Genueser Karavellen. Aber das Wasser ist sich gleich geblieben. Das flüssige Spiel der Oberfläche, die immer wieder den alten Zustand herstellt. Und was zerrissen, sturmgepeitscht, Krieg und Not war, kehrt zur Gelassenheit des glatten Meerspiegels zurück. 15.46 Uhr. Langsam schleift sich die Küste ins Metall des Meeres ein. Lichtdunst webt in der Luft. Die Wolken über Europa sind nur gerade hingehaucht. Die Luft sinkt, wird gläsern, porös, körnig wie ein lichtempfindlicher Film. Rückenwind von 70 Kilometern Stundengeschwindigkeit. 500 Kilometer pro Stunde. Die Welt der Kämpfe, der Vernichtung, der Zerstörung flutet unter uns hinweg. Troja. Wir sind mit dem Licht Apolls verschmolzen, in einer höheren Welt geborgen. Nichts ist in den Wirbeln von Licht zu unterscheiden. Über uns sind Wolkengirlanden, als sei der Äther zu einem Lichtfest dekoriert. Griechenland. Je schneller der Flug, desto fester steht das Flugzeug im Raum. 15.50 Uhr. Unten schneidet es Inselmasken aus dem Wasser, die Tragödien von Griechenland auf dem Hintergrund des Ägäischen Meeres. Die Inselprofile sind auffallend schwarz, Lichtgassen zwischen den Inselmasken. Im Sund wird das Wasser brüchig, Farben wirr, geisterhafte Tinten zwischen den Inseln. Auf der breiten Insel schimmern Städte, Dörfer, Häuser, Kuben, wachsam gestuft am Felshang. 16.28 Uhr. Eine Inselgemme schält sich aus dem Meeresspiegel. Sie ist randscharf gezackt. Und schon reihen sich kleinere Inselbroschen auf, barock, überschwänglich. Denn die Natur ist bizarr, ausschweifend, ungeometrisch, wie menschliche Leidenschaft überschäumt. Die griechische Landschaft gleicht einem Polyp. Er streckt seine Fangarme überall hin. Er schwimmt lauernd in der See. Und jetzt hebt er das Auge. Athen. Der Franzose Renan hat gesagt, auf der Akropolis, dem Burgberg von Athen, könne der moderne Mensch beten zum erhabensten aller Tempel, dem Parthenon. Aber es ist nur ein Zug von fahlgrauen Häusern und darin ein weißer Fleck, die Akropolis. Von oben wirkt sie zerfetzt, zerschlagen von der Granate, die im 17. Jahrhundert die herrliche Säulenarkade niedergelegt hat. Der graue Berg ragt über die Steinherde der schnell gewachsenen modernen Stadt. Dahinter der Hymettos, der weiche, schmiegsame Gebirgszug, der sich durch ganz Attika bis Kap Sunion zieht. Ein winziger Landstrich, aber der ganze Planet spricht davon. Mich erregt eine moderne Stadt. Rio de Janeiro, New York. Eine Stadt mit Elan, Auftrieb, Zukunft. Das da unten macht mich müde, melancholisch. Alter Zopf. Ihre Augen sind alt. Schauen Sie mit jungen Augen auf Griechenland. Und dieses majestätisch auseinanderscherende Panorama mit dem Parnass im Hintergrund wird so ahnungsvoll, so frisch, so belebend wie zu der Zeit, da hier die ersten Gedanken Europas gefasst, ausgesprochen und verewigt wurden. Ist das der Musenberg, der Parnass? Eine gigantische Kulisse. Wir Kinder des technischen Zeitalters glauben immer, die Musen seien schwächlich, spindeldürr und elegisch. Aber sie waren das Stärkste. Der wuchtige Bergkoloss war ihr Wohnsitz. Der Ursprung der Künste mitten in der Natur. Ihr Parnass ist überholt. Ich denke modern. Ich bevorzuge den Komfort. Der besiedelte Ort muss Sparta sein. Das Auge übergreift ganz Griechenland. Nördlich, in den dämmerigen Steinfalten, birgt sich Delphi und dahinter der schwimmende Horizont der Gebirge. Delphi, Sitz des Orakels, das alle Griechen, selbst die Römer, die Kleinasiaten und Sizilianer befragt haben. Der mystische Erdspalt, aus dem sich die Völker Rat geholt haben. Der Marmorblock Griechenland ist im Meer versunken. Das Licht ist weg. Wir setzen von der griechischen Küste hinüber nach Großgriechenland. Die Uhr muss eine Stunde zurückgestellt werden. Es war 17.30 Uhr. Vor der Küste von Italien wird es 16.30 Uhr. Wir haben nicht eine Stunde, sondern den Anfang des Abendlandes überschlagen. Von Kanada oder Australien aus gesehen genügt eine Stunde Abendland. Die Welt ist größer geworden. Wolkendecken über der Adria, eine Dunstschicht. Das bedeutet Land. Italien. Kontrolle Ciampino. Das ist Clipper 9. Ich habe das Voreinflugzeichen überflogen. Kommen. Verstanden, Clipper 9. Sie können landen. Ich habe Sie in Sicht. Wind aus 260 Grad in Stärke 5. Benutzen Sie die Landebahn 28. Melden Sie sich über dem Haupteinflugzeichen. Kommen. Verstanden. Ich bin über dem Haupteinflugzeichen. Ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Erde angelangt. Die Worte eines Großen, Goethe. Die Maschine schwebt ein. Die Räder berühren den Boden. Das war ein Reisebericht des Schriftstellers Egon Vietta aus dem Jahr 1957. Wir mussten diese Sendung leicht kürzen. Damals waren 11 verschiedene Sprecherinnen und Sprecher eingesetzt. Regie führte Matthias Neumann. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.